Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 485, an Goethe, Jena, den 27. Juli 1798. Mein Brief an Humboldt ist ungewöhnlich schnell gelaufen und so auch seine Antwort, die ich Ihnen hier beilege. Er ist, wie Sie finden werden, ganz wohl damit zufrieden gewesen. Freilich kommt mir die Durchsicht seines Werks, die er jetzt noch von mir erwartet, etwas ungelegen, und das Korrigieren in fremden Arbeiten ist eine ebenso undankbare als schwierige Arbeit. Neugierig bin ich, was die eigentlich kritische Welt, besonders die Schlegelsche, zu diesem humboldtischen Buche sagen wird. Einen gewissen Ernst und ein tieferes Eindringen in die Sachen kann ich den beiden Schlegeln und dem Jüngern insbesondere nicht absprechen, aber diese Tugend ist mit so vielen egoistischen und widerwärtigen Ingredienzien vermischt, dass sie sehr viel von ihrem Wert und Nutzen verliert. Auch gestehe ich, dass ich in den ästhetischen Urteilen dieser beiden eine solche dürre Trockenheit und sachlose Wortstrenge finde, dass ich oft zweifelhaft bin, ob sie wirklich auch zuweilen einen Gegenstand darunter denken. Die eigenen poetischen Arbeiten des Eltern bestätigen mir meinen Verdacht, denn es ist mir absolut unbegreiflich, wie dasselbe Individuum, das ihren Genius wirklich fasst und ihren Hermann zum Beispiel wirklich fühlt, die ganze antipodische Natur seiner eigenen Werke, diese dürre und herzlose Kälte auch nur ertragen, ich will nicht sagen, schön finden kann. Wenn das Publikum eine glückliche Stimmung für das Gute und Rechte in der Poesie bekommen kann, so wird die Art, wie diese beiden es treiben, jene Epoche eher verzögern als beschleunigen, denn diese Manier erregt weder Neigung noch Vertrauen noch Respekt, wenn sie auch bei den Schwätzern und Schreiern Furcht erregt und die Blößen, welche die Herren sich in ihrer einseitigen und übertreibenden Art geben, wirft auf die gute Sache selbst einen fast lächerlichen Schein. Kant hat zwei Sendschreiben an Nikolai über die Buchmacherei drucken lassen, worin er ihm einige derbe Dinge sagt und ihn sehr verächtlich abfertigt. Vielleicht kann ich das Schriftchen heute noch bekommen und beilegen. Leben Sie wohl für heute. Ich habe große Familiengesellschaft von Weimar und Rudolstadt im Hause. Meine Frau grüßt schönstens. SCH. Nachsatz. Den humboldtischen Brief und das Schriftchen von Kant sind Sie wohl so gütig, der Botenfrau wieder mitzugeben.